scheibchenweise gehen. Enge Räume, freier Fall, und ich falle ab vom Glauben direkt aufs Gesicht. Gesicht fall und versteckt und trotzdem noch zu sehen, dass es hier anders ist, als es mal war.